oder die vom Rind noch war da. Und die ist jetzt ganz neu fertig geworden. Die ist sehr mager, hält ganz lange, kann man super verwahren. Können das nicht alles essen? Also mal, wollen Sie mir das jetzt probieren? Ja, natürlich gehen. Probieren. Ja. Ich habe die Kleidung geschrieben, die war geschrieben.